Kundgabe 4378. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.07.1948. Innere Stimme, schwer hörbar. Aufruhr, Ruhe. Meine Stimme werdet ihr stets vernehmen, so ihr euch mir hingebt und im Verlangen nach meinem Wort aufmerksam nach innen lauschet. Diese Versicherung habe ich euch stets gegeben, und ich halte mit meiner Gnadengabe niemals zurück, so ihr sie innig begehret. Doch solange meine Stimme noch nicht tönend in euch erklingt, sondern nur gedanklich euch berührt und also voller Aufmerksamkeit und daher Abgeschlossenheit der Welt gegenüber erfordert, ist es von euch selbst abhängig, ob ihr sie vernehmet. Darum mache ich euch aufmerksam auf die kommende Zeit, die euch so vollauf in Anspruch nehmen wird, dass nur der stärkste Wille es durchsetzt, sich abzuschließen und in der Stille auf meine Stimme zu horchen. Die Not der kommenden Zeit wird euch oft die innere Ruhe nehmen, wenngleich ich jedem dienstwilligen Knecht helfe, seiner Aufgabe nachzukommen. Ich bin euch immer nahe, und so ihr trotz größter Not das Bewusstsein meiner Gegenwart behaltet, wird euch auch meine Stimme stets ertönen, denn dann ist euer Glaube stärker als die irdische Not, und dann bannet ihr sie jederzeit. Doch aufmerksam will ich euch darauf machen, dass ein großer Aufruhr euch bevorsteht, der all euer Denken gefangen nimmt und sich so auswirkt, dass ihr die Verbindung mit mir nur schwer herstellen könnt. Dann aber leset mein Wort, bezieht die Kraft aus meinem Wort, und ihr werdet es merklich spüren, dass ich euch nahe bin. Versuchet immer wieder, euch zu versenken und in der Stille zu horchen auf die Stimme des Herzens, und ihr werdet siegen, so ihr wollet und euer Verlangen nach mir mächtig ist. Und schöpfet zuvor Kraft aus meinem Wort, nützet die Zeit, werdet nicht lau und gleichgültig, sondern glaubet es, dass eine große Gefahr euch umlauert, dass ihr aus der weltlichen Ruhe aufgerüttelt werdet und sich ein großes Weltgeschehen vorbereitet. Verlasset euch stets auf meine Hilfe, und niemals werdet ihr vergeblich zu mir rufen, denn ich erhöre euch, die ihr als meine Kinder nach dem Vater rufet in eurer Not. Amen.